September, Annehmen aller Gaben und Seinszustände. Du sitzt im Fersensitz auf der Matte oder auf dem Boden. Ich nehme verschiedene Zustände meines Daseins an, wenn ich für sie bereit bin. Du sitzt im Fersensitz auf der Matte oder auf dem Boden. Im September dürfen alle Gaben angenommen werden. Jene, die als angenehm empfunden werden, wie auch die, die als weniger angenehm oder auch als sehr klein angesehen werden. Alle Gaben, die ich bekomme, kann ich annehmen. Auch unterschiedliche Seinszustände dürfen integriert werden, wenn ich dafür bereit bin. Alles, was ich bin, hat seine Begründungen. Ich bin ein kleines, zurückgezogenes Kind. Kindposition. Lass deinen Kopf los Richtung Boden. Atme ein, atme aus, lass los, vielleicht berührt dein Kopf den Boden. Spüre, wie klein du bist und wie du dich gerade in dich selbst zurückziehst. Atme. Du bist auch manchmal ein kleines, zurückgezogenes Kind. Ich spüre in meiner Mitte Stärke und Ruhe. Fersensitz. Roll dich aus dem Kind zurück in den Fersensitz. Lege deine Hände unter deinen Bauchnabel. Sitze aufrecht. Deine Wirbelsäule ist lang. Atme in deinen Bauch. Spüre Stärke und Ruhe in deiner Mitte. Spüre, wie deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Alle Gaben, die du im September bekommst, darfst du erstmal annehmen und dabei deine Stärke in der Mitte und deine Ruhe spüren. Ich aktiviere Kraft in meinem Zentrum, Katze und Kuh. Setz deine Hände vor dir auf den Boden und komme in den Vierfüßer. Deine Hände sind gut verwurzelt, drücke deine Handflächen in den Boden, Daumen, Wurzel, Finger. Mache abwechselnd die Katze, also einen Katzenbuckel. Bewege dafür dein Schambein Richtung Brust, spüre deinen starken, aktiven Bauch. Dein Steißbein zeigt nach hinten unten. Du atmest aus und machst einen Pferderücken. Streck dein Steißbein lang in die Gegenrichtung nach oben. Auch der Kopf bewegt sich leicht mit nach oben. Lass deine inneren Bauchmuskeln auch bei der Ausatmung nicht ganz los. Spüre dein aktives Zentrum in beiden Positionen. Ein, aus, aktives Zentrum, du machst einen Katzenbuckel, kraftvolle, starke Mitte. Ein, du kommst in den Kuhrücken, lässt aber nie ganz die Bauchmuskeln los. Ausatmen, Katzenbuckel. Stark und einatmen, Kuhrücken. Wiederhole noch zweimal. Aus, Katze. Ein, Kuh. Spüre deine gut verankerten Hände im Boden. Ich bin auch ein brodelnder Vulkan. Hund, Heb deine Knie vom Boden ab und strecke dein Steißbein weit nach hinten oben. Die Knie sind leicht gebeugt, damit dein Rücken lang sein kann. Zieh deine Fersen in Richtung Boden. Die Fersen müssen aber den Boden nicht berühren. Deine Zeigefinger und Daumenballen, die ganze Hand drückt kräftig aktiv in den Boden. Dein Steißbein zieht nach oben. Nimm die mögliche Qualität der brodelnden Hitze in dir wahr. Kennst du diesen heißen, hitzigen Seinszustand? Beobachte. Atme ein tief und atme aus. Dein Steißbein, dein Becken zieht nach oben, dein Becken ist gekippt, deine Hände sind kraftvoll, du machst in den Schultern einen Katzenbuckel, du erzeugst Hitze. Manchmal kannst du auch ein brodelnder, hitziger Vulkan sein. Meine Glut vom Vulkan schießt nach außen und oben. Hund mit Beinstößen nach oben. Stoße jetzt abwechselnd mal deine rechte Ferse weit nach oben, heb dein Bein. Und stoße dann deine linke Ferse nach oben. Dein Hüftgelenk darf sich öffnen. Deine Zeigefinger und Daumenballen sind mit dem Boden verwurzelt. Dein Rücken ist stark. Deine Hände sind fest in den Boden gedrückt. Wiederhole die Beinstöße auf beiden Seiten einige Male. Vielleicht spürst du, wie die Energie durch deine Beine aus dir fließt, so wie die Glut eines Vulkans voller Kraft und Hitze nach außen schießt. Manchmal schießt deine Glut heiß nach außen und oben. Ich bin auch eine Gottheit. Kriegerisch und stark. Du bist eine Gottheit oder auch ein Sumo-Ringer. Grätsche deine Beine im Stand, deine Zehen zeigen nach außen 45 Grad, vielleicht ein bisschen mehr, deine Hüftgelenke sind ausgedreht, aber nur so weit, dass deine Knie über deine Zehen, zweiten, dritten Zehen schauen. Die Füße nicht zu weit ausdrehen. Deine Knie sind gebeugt. Du stehst stark da. Du rollst deine Wirbelsäule auf, dein Rumpf ist aufgerichtet. Du bist in einer tiefen Grätsche mit gebeugten Knien, dein Po zeigt Richtung Boden. Deine Füße drücken fest in den Boden, du verwurzelst dich und deine Arme streckst du seitlich lang, halte dich kraftvoll wie eine Gottheit. Vielleicht spürst du die Kraft, vielleicht äußert sich diese Kraft auch als etwas Heißes, Starkes. Was nimmst du wahr in dieser Position der Göttin? Halte dich. Vielleicht beugst du noch mehr deine Knie und gehst tiefer, um mehr Kraft zu spüren. Ich bin manchmal auch ein hängendes Faultier. Gespreizte Vorwärtsbeuge. Drehe deine Zehen jetzt wieder nach vorne, deine Hüftgelenke sind also wieder neutral. Rolle deine Wirbelsäule langsam ab. Lass deine Arme hängen. Deine Knie können gern gebeugt sein. Nimm wahr, wie du einfach da hängst. Du machst nichts, als faul da zu hängen. Manchmal hängst du einfach faul rum. Beobachte diese Qualität. Was löst es in dir aus? Auch kann ich ein verletzlicher, zarter Schmetterling sein. Diamantsitz. Komm in den Sitz auf dem Boden, bring deine Beine in eine Diamantform, indem du deine Knie beugst und deine Fußsohlen zusammenbringst. Die Knie fallen auseinander wie Flügel. Lass den Kopf leicht hängen, zieh aber nicht. Deine Wirbelsäule ist leicht gerundet. Lass einfach los. Deine Hände können deine Füße oder deine Unterschenkel fassen oder du kannst sie auch auf deine Knie legen. Du kannst mit den Knien leichte Auf- und Abbewegungen zum Boden hin und zum Boden weg machen, so als ob sie die Flügel eines Schmetterlings wären. Bewege deine Knie auf und ab, fächer sie wie die Flügel eines Schmetterlings. Vielleicht nimmst du deine eigene Verletzbarkeit wahr. Manchmal fühlst du dich verletzlich. Beobachte einfach, was du fühlst. Auch bin ich manchmal ein jagendes Wildtier. Brett, setz die Hände sehr weit vor dir auf den Boden, strecke die Beine und gehe in die Brettposition. Deine Fersen ziehen nach hinten, deine Bauchmuskeln sind aktiv, deine inneren Bauchmuskeln ziehen entlang deine Wirbelsäule. Der Scheitel deines Kopfes zieht nach vorne, halte dich kraftvoll wie ein jagendes Wildtier, das kurz vor einem Sprung ist. Mach dich lang und stark. Nimmst du eine jagende Kraft in dir wahr? Jede Qualität, jeder Seinszustand darf erst einmal betrachtet und angenommen werden. Mal bin ich auch eine sonnenstrahlensammelnde, genießende Schlange. Sphinx, setze deine Knie auf den Boden und senke deinen aktiven Bauch langsam. Setze die Ellbogen auf den Boden unter deine Schultergelenke und strecke deine Brust und Kopf Richtung Decke nach oben. Mit der Einatmung streckst du dich genussvoll der Sonne entgegen. Mit der Ausatmung nimmst du die hellen Sonnenstrahlen in dich auf. Ein, du streckst dich der Sonne entgegen. Aus, du nimmst die warmen Strahlen in dich auf, genussvoll. Bist du auch manchmal eine sonnenstrahlengenießende Sphinx? Alle Qualitäten haben ihre Berechtigung. Annehmen von Gaben und Seinszuständen im September. Kleine und große, angenehme und unangenehme. Ich atme tief und öffne meinen Herzraum für alles. Krokodil, komm über den Bauch in eine gedrehte Haltung auf den Rücken. Fädle dafür deinen rechten Arm unter deinen linken Ellbogen und strecke den rechten Arm nach links. So rollst du dich auf den Rücken in eine verdrehte Krokodilshaltung. Die rechte Schulter geht zum Boden. Dein linker Arm öffnet sich zur linken Bodenseite. Du liegst jetzt in der Drehung, Spiral Twist, und mit offenem Armen auf dem Rücken. Deine Hände sind entspannt, also leicht gebeugt. Atme tief. Deine Beine sind entspannt, also leicht gebeugt. Atme tief. Öffne deinen Herzraum. Lass deine Muskeln um die Rippen los. Atme. Lass dich durch die Atmung weit machen. Atme ein. Du bist weit. Atme aus, lass los. Öffne dich und deinen Herzraum für alle Qualitäten. Fühle dich von allem, was im letzten Jahr passiert ist, beschenkt, vom Süßen wie vom Bitteren. Atme tief und öffne deinen Herzraum für viele unterschiedliche Qualitäten erstmal. Geh dann zurück in die Sphinx oder Kobra und komm auf die andere Seite ins Krokodil. Also von der Bauchlage fädelst du jetzt den linken Arm unter dem rechten Ellbogen durch, unter der Achsel, und streckst den linken Arm. Öffne den rechten Arm in einem Kreis nach rechts. Du liegst jetzt in der Rückenlage, erneut in der Drehung. Die Beine sind jetzt in die andere Richtung. Sie sind leicht gebeugt, so wie es für dich gut anfühlt. Lass deinen Atem kommen und gehen. Öffne deinen Herzraum. Im September geht es ums Annehmen von allen Gaben und Seinszuständen, großen, kleinen, süßen und vielleicht bitteren. Und es geht um Dank für alles. Auch wenn ich noch nicht sicher bin, was der Sinn einiger Gaben oder Seinszustände sein könnte. Vorher nehme ich die Gaben an, die das Jahr mir geschenkt hat. Große und kleine, angenehme und scheinbar unangenehme. Wenn möglich. Wofür kannst du dankbar sein? Was hat dir dieses Jahr gegeben? Atme ein, du bist weit, und atme aus. Atme tief und öffne deinen Herzraum für alles. Atme ein Atme aus, nimm fast deine Knie und aktiviere deine Bauchmuskeln. Komm zurück in die Mitte der Rückenlage. Annehmen von Gaben und Seinszuständen.